people standing in line to look at pre-made sandwiches, people standing in line to get high at bad bitches, people standing in line to smoke weed and screen tea, people standing in line for 2 rails of OxyClean, people standing in line to nuke themselves with ketamine, it's odds and wrong, gluten-free, probiotic, superfood, antioxidant, no MSG, non-GMO, locally sourced quinoa and chia seeds, jojoba and baobab, dog treats, handmade with wild goji berries, agave, ake, activated whey protein, people standing in line to buy whatever the big fuck they might wanna shove down the food pipes tonight, new watch and black gold, new shirt that looks old, big dick and no soul, new pants with 4 holes, old phones with 1 drawer, 5 dry pens, something from a Kinder egg and everything you didn't know you were looking for, people complaining to them online, people complaining to the losing their mind, people complaining about standing in line, people standing in line they don't even know why. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von 17 Grad. Wir haben heute wieder unser Home-Studio, unser Heimstudio aufgebaut und machen eine unserer beliebten Podcast-Folgen ungeschnitten und werden ein wenig über die empörte Gesellschaft diskutieren anhand eines Essays von dem Professor an der Stanford Law School, Richard Thompson Ford, der uns dazu bewogen hat, in einer Diskussion über dieses Thema mal in uns zu gehen. Ich bin empört. Und ich weiß, du bist es auch. Denn heutzutage ist jeder empört. Schließlich gibt es so viele Gründe, empört zu sein. Wie sollte man auch nicht empört sein? Über kulturelle Unsensibilität, die Horden illegaler Einwanderer, die unser Land überfluten, den Angriff auf die reproduktive Selbstbestimmung, Abtreibung auf Verlangen, Heteronormativität, Transphobie, Transgender-Toiletten, Neosozialismus, Neofaschismus, liberalen Faschismus, Neoliberalismus, Mikroaggressionen, liberale Snowflakes, mangelnde Sensibilität gegenüber religiösen Minderheiten und ja, auch über den Krieg gegen Weihnachten. Es ist unsere staatsbürgerliche Pflicht, empört zu sein. Wer auf gerechte Empörung verzichtet, macht sich bestenfalls moralisch verdächtig. Schlimmstenfalls ist er hartherzig und egoistisch. Und natürlich muss man empört sein. Über den erschütternden Mangel an Empörung bei anderen Menschen, was für ein kaltblütiges Monster ist jemand, der über all das und vieles mehr, das wir hier gar nicht erwähnt haben bisher, eine Auslassung, die gewiss manche der Hörerinnen jetzt schon empörend finden, nicht empört ist. Naja, aber vielleicht sollten wir uns erstmal anschauen, also Analyseansätze vielleicht mal zusammensammeln. Also ich denke, es macht ja schon Sinn, darüber zu reden, dass wir eine veränderte Kommunikationskultur haben, ein verändertes Kommunikationsklima. Also die vermeintliche Anonymität führt ja dazu, dass jeder hier, also jede Wurst sozusagen meint, er könnte pupsen. Oder? Also, kannst du das nochmal erklären? Jede Wurst pupst, ja, ich weiß nicht, ob man Wurst. Also jeder Depp meint ja, sich aufregen zu können. Also das ist ja, also ich meine, die Leute schnallen nicht, dass sie auch verfolgt werden können, ne? Dass ihr Klarname, selbst wenn er als Pseudonym versteckt ist, hinter dem Profil durchaus leicht zu recherchieren ist. Aber nichtsdestotrotz, so hinter so einem Bildschirm wird halt rumgerotzt. Und dann dieses gefährliche Halbwissen, also totale Selbstüberschätzung. Also du meinst, Inkompetenz und Ignoranz ist der Haupttreiber für die Empörungskultur, unter der wir leiden. Das sind ja nur Beispiele. Also fehlende Medienkompetenz, ein anderes Beispiel, vielleicht kein Interesse an Analyse, also ja, ich glaube, Interesse an Analyse, das weiß ich nicht, ob das in breiten Schichten jemals irgendwie anders war. Ich würde sagen, die Empörung, die hat halt eine ungewöhnlich verführerische Wirkung. Die ist eben, wie der Autor schon sagt, kein Gegensatz zum bloßen Ärger. Ist die Empörung etwas, was eben bleibt? Ein Gefühl, befriedigendes Gefühl, sie schafft Klarheit, moralische Überlegenheit, schafft uns die Empörung einen Kick von Bedeutung in einer Welt, die sich sonst verwirrend und sinnlos anfühlt. Aber also, das thematisiert doch nur die, die empört sind. Die Frage ist doch vielmehr die, wer empört. Wer macht die Menschen empört? Also der Autor schreibt hier, die Pflicht, Empörung öffentlich zu zeigen, hilft, das Feuer der Unzufriedenheit zu schüren und sorgt dafür, dass die Autorinnen und Betreiber dieses Empörungsapparats weiter beschäftigt und gut bezahlt bleiben. Also eine These hier ist, dass die Empörungsindustrie befeuern, ein finanzielles Interesse daran haben. Und ich finde, das ist kurz so gut. Das ist zu kurz gesprungen noch. Stichwort Clickbait, meinst du? Genau. Ich glaube natürlich, dass auf der einen Seite es vielleicht auch Interessen gibt, wie Clickbait, wie große Reichweite. Es gibt ja bekannte Beispiele, wie den Facebook-Algorithmus bei den Ausschreitungen und Pogromen in Myanmar, wo einfach Hassnachrichten verbreitet worden sind, die Facebook nicht mal lesen konnte, sondern eben nur aufgrund des Klicks und der Reichweite dann in allen Kanälen gepusht hat und die zu den Übergriffen auf die Rohingya geführt hat, wie Hariri in seinem Werk Nexus genauer ausführt. Sicher ist das ein Grund, dass Empörung sells, so wie man früher wie Sex sells gesagt hat. Ja, das ist eine politische Strategie, die so alt ist wie, ich würde mal sagen, demokratische Wahlen eigentlich. Also es gibt ja schon vor Anfang des 19. Jahrhunderts in US-Wahlkämpfen, ist, dass man Empörung als Mobilisationsfaktor für das politische Ziel verwendet. Aber gleichzeitig hast du ja eine neue Rechte, also auch eine intellektuelle Rechte, die Empörung als Kommunikationsstrategie verwendet, neue Narrative setzt, Themen kapert quasi. Also das ist ja auch nochmal ein Teil dessen, wirklich bewusst. Ich sehe da keinen riesigen Unterschied zwischen dem, was in den 70er Jahren professionalisiert wurde mit Negative Campaigning und dem modernen, was sich hier Empörungsindustriekomplex nennt. Das ist alles eine Ausprägung dessen, dass man in der Aufmerksamkeitsökonomie so investiert, dass das Publikum, das man anspricht, maximal empört, maximal aufgeregt ist. Das heißt, es muss immer mit negativen Nachrichten verbunden sein, weil die, und das zeigt die sozialpsychologische Forschung, länger die Menschen motiviert, das zu tun, was der Aktivist in dem Fall möchte, nämlich spenden, wählen gehen, den politischen Gegner eben hassen und nicht nur anderer Meinung sein. Ich möchte aber eigentlich schon nochmal deutlich machen, dass ich glaube schon, dass es anders ist, weil wir eine Rechte haben, die sich seit mehreren Jahrzehnten genau Gedanken macht, wie sie zu einer kulturellen Hegemonie kommt und das sehr erfolgreich schafft und unter anderem schon auch also mit der Empörungswelle schwimmen, Themen setzen, Empörung definieren. Also ich glaube, das ist schon ein bisschen anders. Ja, aber die haben sie doch von der linken oder progressiven Bewegung übernommen. Es ist doch so. Was haben sie übernommen? Die Empörungswelle. Das Ideal des Konservativen, der konservativen Oberschicht für Jahrhunderte war Kaltblütigkeit, Stufferlip, eine klare Linie gegen die Hysterie der Frauen und der Arbeiterschaft, gegen den Pöbel, eine gepflegte kulturelle Elite herbeizuführen. Und erst emanzipative revolutionäre Bewegungen haben den Volkszorn, das Aufbegehren in die politische Debatte geführt und haben dazu geführt, dass heute Empörung als verlässliches Mittel für gesellschaftlichen Wandel verstanden wird. Und wir glauben, dass die Abwesenheit von Empörung ein Ausdruck feiger Resignation, apathischer Gleichgültigkeit ist und eben keinen Wandel herbeiführt. Sollen wir mal eine musikalische Pause machen oder eine musikalische Unterstützung? Gerne. Ein paar Hip-Hop-Stücke, würde ich sagen, können wir einstreuen, weil wir es ja auch ein bisschen wahrscheinlich nachher noch mit US-Themen zu tun haben werden. Clips, wenn das jemandem was sagt, haben eine neue Platte gemacht, nach Jahrzehnten kann man fast sagen. Clips ist ein Rap-Duo aus Virginia Beach, bestehend aus Pusha T und Malice, und die haben auf ihrer jetzt ganz frisch rausgekommenen Platte eine Zusammenarbeit mit Kendrick Lamar. Das ist das Stück Let God Sort Em Out. Crush you to pieces, I hum a breath of it. I will close your heaven for the hell of it. You think it'd be valor amongst veterans? I'm watching your fame escape relevance. We all in a room, but here's the elephant. You chasing a feature out of your element. And those lab diamonds under inspection. The question marks block your blessings. It's no tombstones in the desert. I know by now you get the message. Uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips. It don't take much to put two and two. Your lucky streak is now losing you. Money's dried up like a cuticle. You're gasping for air now, it's beautiful. John 10:10, that's my usual. Mamas is falling out in funerals. And bomb and blow, they now fewing you. They never find the guns, but the sewers do. Bubbles was sick, he need medicine. Brought him back to life, now he dead again. Richard don't make watches for presidents. Just a million trapped between skeletons. This the darkest that I ever been. The diamonds make you taste peppermint. You ain't thriving the snow like it's the Revenant. And send orders back down to keep shoveling. Uncle said, nigga, you must be sick. All you talk about is just get rich. Choke my neck, nigga, and ice my bitch. Beat the system with chains and whips. You know, we get calling. It looks side to side like what did they say? And they ain't the Lord's voice. And then you realize that the devil is talking to you. I'm not the candidate to vibe with. I don't fuck with the kumbaya shit. All that talent must be God sent. I send your ass back to the cosmics. The things I seen under my eyelids. Kaleidoscope dreams, murder and sirens. Let's be clear, hip-hop died again. Half of my profits may go to Rakim. How many Judases that let me down? But fuck it, the West minds, we right now. Therapy showed me how to open up. It also showed me I don't give a fuck. The two-time Gemini with the genocide. I'm generous however you want it. I'll be the gentle kind. Gentlemen and gangsters connect. The agenda of mine. Move niggas up out of here. This shit get gentrified. Heavy jeans like Genovese. I drop your Pentagon to show up at your gender reveal. And tell them give me mine. I son niggas. I am the general. Wear my gin and juice. Every song in the book of Genesis. Let the sonics boom. Niggas want the tea on me. Well here's the ginger root. I generate residuals, bitch. Get off my genitals. They say I couldn't reach Gen Z. You fucking dickheads. You must be full of that ginseng. Here comes the jinx, yeah. They genetics been synthetic, screaming they genius. A finger wave, they all fall. Niggas is Jenga. God gave me light. A good year full of free will. Trump card, tell me not to spare your life. Motherfucker. You know we get calling. It looks side to side like what did they say? And they ain't the Lord's voice. And then you realize that the devil is talking to you. Ja, wir beschäftigen uns ja in unserer Podcast-Folge heute mit, wie das der Essayist Ford nannte oder nennt, der Empörungsindustrie oder den Empörungsindustriekomplex und haben ja ein bisschen, oder ihr hattet angefangen, so ein bisschen darüber zu diskutieren. Erstens, was ist es? Zweitens, woher kommt's? Und drittens, wohin führt's? Du hattest vorhin gesagt, dass das Neue daran sei, oder dass es nichts Neues ist, sondern die Rechte des von anderen Bewegungen übernommen hat. Ich denke, das Neue daran ist, ist, dass alle plötzlich mitmachen und alle drauf reinfallen, dass den politischen Diskurs damit auf eine Art und Weise kaputt macht, die neu ist. Aber als Strategie selber ist es nicht neu, dass man mit negativen Gefühlen Politik macht, die je aufgeregter sie sind, desto erfolgreicher sein können. Aber es ist ja, also ich finde das schon interessant, dass es eben so alle Bereiche des Lebens beinhaltet. Also jetzt, keine Ahnung, mein Haustier, meine Wohnung, meine Klamotten, meine politische Einstellung, meine Gesundheit, alles, alles. Also es ist jetzt zum einen so, dass es eben ganz eindeutig politisch, da können wir ja vielleicht dann nochmal so ein paar Beispiele, also ich meine, aufführen, aber eben auch der Umgangston an sich, also dieses Rumgerotze, dieses wütend sein, also ich finde schon, dass es sehr umfangreich ist, dieses ganze Wutbürger-Thema. Ich finde, dass gerade dieses Wutbürger-Thema kann man hervorragend ausblenden. Ich finde das politisch auch irrelevant. Das ist nervig, aber ich meine, Popmusik ist nervig und Straßenverkehr ist nervig. Es gibt viele Dinge, die einen aufregen, aber die wichtige Komponente daran ist doch der politische Diskurs, der kaputt geht, wenn es nicht nur darum geht, dass man sich über was aufregt, weil das haben wir schon immer und das haben alle schon immer und mit gutem Grund und zwar zu Recht. Also dieses Zitat, das ist unsere staatsbürgerliche Pflicht, über manche Sachen empört zu sein, da ist ja ein ganz wahrer Kern daran. Das Problem ist daran ist ja eher, dass die Empörung befeuert wird als politische Strategie mit Unwahrheiten, also die Desinformation als Grundlage politischer Kampagnen, die zu dieser Empörung überhaupt erst führt, weil let's face it, mit Fakten kann man den Faschismus nicht begründen. Irgendwie so, Faschismus ist geil und sagen, ah, super, tolle Idee, wir bringen alle anderen um, das ist eine geile Sache. Das funktioniert ja nur, wenn du mit Lügen arbeitest. Wenn du sagst irgendwie, ja, der, keine Ahnung, Pizzagate bis irgendwie Brosius Gersdorf will irgendwie ungeborene Kinder im 9. Schwangerschaftsmonat den Frauen aus dem Leib reißen. Das ist doch das Problem, dass die Akteure an dieser Stelle die Demokratie und das, was so eine Debatte überhaupt ermöglichen kann, zerstören wollen. Und wenn man darauf eingeht, dann macht man genau deren Geschäft. Ich würde das sagen, natürlich gibt es diese Interessen und gibt natürlich Leute, die das machen, um die Debatte auf diesem Niveau zu halten. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Ideal einer politischen Auseinandersetzung, an dem dieser Text auch anknüpft, wo Emotionalität und Empörung ein Überschießen von seinen Positionen war und ein Entsetzen, man aber doch eine Baseline hatte und sich gesagt hat, die gepflegte politische Auseinandersetzung, sei es jetzt im Parlament oder im Herrenclub, wird dann das Problem nach vorne hin lösen, auch wenn mal die Hutschnur hochgeht, der Wut überkocht oder etwas gerufen wird, versus der Situation jetzt, dass keiner, links, rechts, Mitte, wo auch immer, ein Interesse hat, irgendwelche Fragen zu lösen, sondern nur noch ein Wutnarrativ gegen das andere stellt. Ja, ich meine, wie hilflos die bürgerliche Mitte oder keine Ahnung, wie man das nennen möchte, hat man ja wunderschön letzte Woche bei Markus Lanz gesehen, als Brosius Gersdorf da saß und versucht hat, mit juristischen Argumenten darzulegen, was für Positionen sie vertritt, was an Sachlichkeit kaum zu übertreffen ist. Und am nächsten Tag ist die Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung: Brosius Gersdorf erzürnt die Union. Also wie unfassbar tief kann man als bürgerliches Medium sinken, dass man aus dem Versuch, eine aus Empörung entstandene Debatte auf die, eine sachliche Ebene zu führen mit so einer Clickbait-Schlagzeile auf der ersten Seite ganz oben feiert, um wirklich billig noch ein paar Punkte zu machen. Also wo ist denn der Unterschied zwischen denen und jemandem wie unserem Innenminister? Ich muss die Süddeutsche Zeitung in Schutz nehmen. Da wurde gestreikt zu der Zeit. Da war niemand mehr. Das war der Hausmeister. Wer auch immer, ich würde dem Hausmeister oder der Hausmeisterin an der Stelle zutrauen, dass sie das besser gemacht hätten. Wer immer das gewesen ist, wahrscheinlich der oder die Chefin vom Dienst, aber die haben tatsächlich gestreikt. Das war jetzt nur ein, was mich nochmal erschreckt ist, muss ich Markus Lanz gucken, um quasi politisch aktuell bei der Debatte Debatte zu sein, ne? Ja. Okay. Keine Debatte mehr gucken, sondern nur noch die Empörung über die Debatte gucken. Ja. Aber findet ihr denn nicht, also nur nochmal zurück, findet ihr denn nicht, weil das ist ja schon eine Ebene von politischer Diskussion, wie runtergekommen sie jetzt auch immer sein mag, die nicht die komplette Bevölkerung betrifft. Also ich glaube, wir haben wahnsinnig viel, oder ich habe in meinem Berufsfeld viel mit Menschen zu tun, die an diesem Diskurs gar nicht teilnehmen und trotzdem Teil dieser Empörungsindustrie sind, also trotzdem wütend sind, sich Luft machen und gleichzeitig aber eben den sogenannten Medien überhaupt nicht mehr glauben. Also auch Wissenschaft absolut unglaubwürdig finden. Und das sind jetzt nicht irgendwie alles stramm rechts organisierte Menschen, das sind, ich würde mal sagen, normallos, die sich halt wenig mit Politik beschäftigen. Also der Autor, den wir schon öfters zitiert haben, Richard Thompson Ford, schreibt ja hier in einem Absatz: Talkradios, Fernsehdiskussionen und Spam-Mails aus Wahlkampfteam liefern uns eine dauerhafte Illusion von Dringlichkeit und Einfluss. Doch permanente Empörung ist wirkungslos. Die Empörten werden Opfer ihrer eigenen Wut. Wir befinden uns in einem Rüstungswettlauf der Empörung, dessen einzig mögliches Ergebnis Stillstand ist. Ein Zustand, der dem Status quo nutzt. Und genau, glaube ich, das ist ja bei Lanz sozusagen und jetzt in dieser Diskussion passiert über diese Wahl. Jeder ist empört und Fakt ist, dass es dem Status quo oder sozusagen an der Sache nichts voranbringt, außer zu zeigen, dass die Politik dysfunktional ist, nichts bringt und die, wie du sagst, die Desillusionierung, die Leute sagen, das bringt eh nichts. Die Medien, die Politik. Schreiben, was sie wollen. Schreiben, was sie wollen, ist alles sinnlos. Und man sieht es ja, die gehen hier mit den Klöppeln aufeinander los. Und das ist eh alles nur, aber Verrückte. Die Träger dieser Debatte, über die haben wir ja schon geredet. Also, dass das eine politische Strategie ist, um politische Möglichkeitsräume überhaupt zu verunmöglichen. Das heißt, eigentlich ist jeder, der darauf reinfällt, macht das Geschäft der Faschisten. Das heißt, wenn ich mich darüber aufreg, dass die Tomaten wieder teurer geworden sind und mich empöre, bin ich dann automatisch irgendwie Fackelträger des Faschismus? Nein, weil ich meine, nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Tolle Debatte. nein, ich und sage, doch. Vor dem Faschismus rettet uns nur noch Gleichgültigkeit. So ein Schmarrn. Genau. Ich kann dem schon was abgewinnen, angesichts dessen, dass alle, die sich empören, eigentlich eine Diskussion über Themen unmöglich machen, sondern eben nur noch über das, was andere wieder Unmögliches gemacht haben. Also das Hauptproblem dessen ist ja, wenn man sich empört über das, was Trump oder, keine Ahnung, die Unionsfraktion in dem Fall wieder gemacht hat, den ich noch nicht mal, jedenfalls der Mehrheit vielleicht noch nicht mal vorwerfen will, dass sie die Demokratie abschaffen will. Solange ich den rechten Narrativen folge und mich darüber empöre, rede ich über deren Themen. Ja, aber und nicht über was anderes. Also zum einen, du willst Trump, glaubst du nicht, dass Trump die Demokratie abschaffen will? Doch, ich habe von der Unionsfraktion geredet. Klar. Gut. Und das andere ist, ich denke, es kommt schon noch mal ein bisschen drauf an, über was ich mich empöre und wo ich mich empöre. Ne? Also wenn ich mich jetzt in Facebook oder in Instagram oder in TikTok irgendwie empöre, dann habe ich natürlich mit dem Algorithmus zu kämpfen und klar pushe ich Themen, indem ich einfach reagiere. Also auch wenn ich positiv reagiere und auch wenn ich meine positive Message zuerst setze und weiß ich nicht, was für Techniken und Taktiken es da alles gibt, natürlich unterstütze ich damit den ursprünglichen toxischen Thread. Also das ist ja klar, aber ich kann mich und ich muss mich doch trotzdem über Verhältnisse empören. Ich muss mich doch über Ungerechtigkeit empören. Ich muss mich sogar über Tomatenpreise empören, weil tatsächlich 12 Euro für Tomaten das Kilo ist unverschämt. Das ist, da gebe ich dir total recht. Es ist aber auch keine, solange man nicht über die These diskutiert, ob jetzt die Zuwanderer schuld sind, dass der MVV so scheiße ist oder die Tomaten so teuer sind, kann man sich über den öffentlichen Nahverkehr und über die Tomatenpreise echauffieren? Damit gebe ich dir total recht. Ich glaube, das ist doch verkürzt. Das ist doch ganz einfach, die These zu sagen, natürlich die Empörung von rechter, rechtskonservativer, faschistischer, antimigrantischer, rassistischer Seite, die wäre schlecht. Auf die dürfte man nicht hereinfallen und es gäbe sozusagen eine gute, progressive, emanzipatorische Wut und Empörung, die natürlich gerechtfertigt ist. Ich würde sagen, Empörung bringt die Gesellschaft niemals voran. Du heißt, du Emotionslosigkeit wäre der Weg, oder was? Kühle Emotionslosigkeit, das Abwägen des gesellschaftlichen Besten für die breiteste Sicht der Menge, nicht sich anzünden lassen von irgendwelchen Bildern von zerstörten Ortschaften und Regionen in dieser Welt, um dann auf die nächste Demo zu gehen und sich zu denken, ach komisch, warum findet diese Demo dann am Jakobsplatz statt, nicht auf irgendwelche anderen Sachen reinfallen und glauben, dem progressiven Wohl der Menschheit zu dienen, indem man das Kind mit dem Bade ausschüttet. Naja, soweit okay. Aber gleichzeitig sträube ich mich zu sagen, dass es nicht auch eine berechtigte Wut gibt. Es gibt eine berechtigte Kritik. Da würde ich ja überhaupt nichts dagegen sagen. Es aber gibt auch eine berechtigte Kritik, die man formulieren muss. Mach das mal hier. Wenn wir bei berechtigter Kritik und Formulieren sind, dann müssen wir tatsächlich noch mal ein Stück spielen, nämlich von Debbie Friday, einer Kanadierin, die in Nigeria geboren wurde und auf ihrer jüngsten LP, Debüt-LP, ein wunderschönes Stück drauf hat, Pluto Baby. Pluto Baby, no halo in my circle. Kaki Kokaitis, I'm cold as the ninth inferno. It's for certain, I leave a motherfucker hurting. But I'm not hurtful, said my love is a black hole. Little lady, where you going with that body buzzing? Body hugging, I give two fucks, I owe you nothing. Don't come for me, I love him and I leave him be. I said no comfort for your company. It's Miss Friday, but only if you're nasty like that. And only if you ask me like that. Link, link, link, bitch, I said I'm sicker than Lazarus. Back from the dead, I'm so bitch punk and hazardous. Big Debbie, I make you my fan and my witness. Too heavy, I give you a taste of religion. This is my body, this is my blood. I make it rain, baby, I make it flood. This is joy, this is violence, waking. Yeah, this is hell, this is heaven, shaking. These are dangerous desires, breaking. It's brutal in this fire. I love to love, I love to love, I love to love. I said I love to love. We'll be right back. du hattest das Beispiel, du hattest das Beispiel gebracht eben mit Markus Lanz. Ich komme immer noch nicht darüber Brosius hinweg. Brosius Gersdorf. Frauke, genau. Brosius, leider nicht Ruth, sonst wäre es RBG. Ja, aber das ist das nicht aber so ein klassisches Beispiel für diese Politstrategie, Metapolitikstrategie der neuen Rechten, auch wenn sie aus der Union kommt, denn die haben ja viele Sachen jetzt gerade durch die Merz-Regierung eigentlich an strategischen Versatzstücken der neuen Rechten übernommen. Ist das nicht ein Beispiel für neurechte Strategie? Während wir, glaube ich, im weiteren Verlauf der Sendung auch nochmal darüber reden müssen, wer noch alles empört ist. Es ist nämlich auch die andere Seite oder die, die sich für die andere Seite halten. Aber vielleicht kehren wir noch mal ganz kurz zu der Markus Lanz Geschichte zurück. Ja, die ich sehe das so, dass die Union in dem Fall tatsächlich gespielt wurde von rechten Influencern, Podcast, die hieß Einblicke und wie auch immer die alle heißen, und dem sehr bereitwillig aufgesessen ist, weil sie sich schon im Postfaktischen befindet. Also klar sind Teile der Unionsfraktion offen für ein Bündnis mit der AfD, gerade die im Osten, aber das war ja eine Mehrheit von der Fraktion, die da einfach offene Lügen miterzählt haben. Und das funktioniert ja nur, dass man sich über eine offene Lüge aufregt, da Empörung zeigt und diese Empörung dann vom politischen Establishment nicht mehr eingefangen werden kann mit Fakten. Das funktioniert nur, wenn man eigentlich sich für Fakten und die Wahrheit nicht mehr interessiert und diesen Medien folgt. Der Autor dieses Textes, das habe ich gerade die Seite verloren. Oder? Genau, der Ford schreibt ja dazu, dass die Pflicht, Empörung öffentlich zu zeigen, bla bla bla, dass die Autorinnen und Betreiber dieses Empörungsapparats weiter beschäftigt und gut bezahlt bleiben. Das heißt, dass da ein ökonomisches Interesse dahinter steckt. Und ich glaube, das ist weit zu kurz gegriffen, weil es eben eine politische Strategie ist, mit der Freiheit verunmöglicht werden soll. Und das hat man genau da gesehen. Ich meine, die Frau ist ja keine irgendwie Ultraliberale, das ist eine ganz normale bürgerliche Juristin, die sehr schön kühl argumentiert hat, muss ich ganz sagen, so nüchtern und trocken, wie man das von Juristen manchmal ganz gerne hat. Definitiv nicht links sitzt. Ja, wäre auch jetzt, ist auch nicht das Thema eigentlich. Aber dass man da so wahnsinnig darauf anspringt und da plötzlich den Kulturkampf sieht. Das Problem ist nicht, dass Tichys Einblicke und wie heißt die Apollo News und diese ganzen Irren, dass die Geld verdienen wollen und Clickbait, so wie die Süddeutsche mit ihrer beschissenen, mit dem beschissenen Hauptartikel, sondern dass das eine politische Kampagne ist und dass die Bürgerlichen oder alle, ganz viele darauf einfach hilflos sind. Sogar dieser komische Bischof, der sich dann am Schluss öffentlich entschuldigt hat, weil er gesagt hat, ich war da wohl falsch informiert. Na, aber wer hat ihn da wohl falsch informiert und warum? Warum redet er denn nicht darüber, dass er, oh Mist, ich habe da was Falsches gelesen. Das ist doch der Skandal, dass die nicht die postfaktischen Informationen von so einem konservativen Bischof als Informationsquellen verwendet werden. Du empörst dich gerade ein bisschen. Ja, ich bin, manchmal empöre ich mich, aber ich lüge nicht, das ist doch der Punkt. Naja, und dann trifft ja sozusagen fehlende Medienkompetenz auf rechte Strategie. Genau. Aber es geht doch nicht darum zu erkennen, was hier Fake News und richtige News sind. Es geht doch darum, meines Erachtens auch, aber es geht doch auch darum, dass erkannt wird, was hat Traction, was funktioniert. Man ist auch teilweise Polling getriggert, wie in den USA mit Umfragen. Man sieht, das ist ein Thema, was Leute emotional bewegt und deswegen schießt man da drauf. Und es geht ja gar nicht darum, die richtige Information im Fall Brosius Gersdorf zu haben. Genauso wie es auf der anderen Seite, nur weil jetzt hier immer dieses Beispiel genannt wird, der Name Spahn als Fraktionsvorsitzender wird nur noch in Verbindung mit Masken genannt in allen anderen und Kontramedien in dieser Diskussion, was sicher auch einen faktischen Grund hat, seine Verfängnisse im Maskenskandal, aber natürlich bei der Sache zu Brosius Gernsdorf eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern eine Kontraempörung ist, wie denn so ein unlauterer, unmoralischer Mensch wie Spahn, der irgendwelche Maskendeals gemacht hat, sich denn jetzt empören könnte über diese so sakrosankte Juraprofessorin. Und da sehe ich auf beiden Seiten ein einfaches Empörungsgefecht, wo es nicht mehr um die Sachfrage geht, sondern darum geht, seine Empörung gegen die andere Seite auszukotzen. Naja, aber das finde ich jetzt zum Beispiel so, das finde ich berechtigt. Man kann doch natürlich irgendwie sagen, dass diese und jene Politiker, die dann diesen und jenen Dreck am Stecken haben, Scheiße bauen. Also, und man kann sich doch darüber auch empören. Das ja, finde ich kann, jetzt nicht grundsätzlich falsch. Ja, man kann natürlich wenn, auch. Solange ich bei der Wahrheit bleibe. Ja, man kann natürlich auch also bei jedem Taschendiebstahl in der Münchner Innenstadt immer schreiben, welche Nationalität der Täter hatte, weil es natürlich faktisch richtig ist, die Nationalität der Täter. Nur sie hat mit dem Taschendiebstahl eben nichts zu tun und so hat auch die Verfehlung von Spahn im Maskenfall nichts mit dem jämmerlichen Verhalten im Bundestag bei der Abstimmung über die Einsetzung der Verfassungsrichterin zu tun. In Extra 3 wurde das sehr genial verbunden. Nein, ich fand es erbärmlich tatsächlich mit dem Versuch der Mehrheitsbeschaffung und der Maskenbeschaffung. Ja. Aber da merkt man, dass das, da hast du total recht. Der Autor, den wir eingangs zitiert haben, Richard Thompson Ford, schreibt jetzt, wo wir zu dem Thema, was kann man denn dagegen unternehmen, stellt eine These auf. Ich lese das mal vor. Die Händler dieser Empörungsökonomie, Social Media Manager, Talk-Radio-Hosts, professionelle Provokateure, ernähren sich vom Verfall der Demokratie, während sie sich im Gewand bürgerlicher Tugend präsentieren. Der Empörungsindustriekomplex verdirbt unsere Politik, raubt uns Zeit und Geld und macht uns unglücklich. Das ist empörend. Haha, sehr witzig. Doch wie kann man gegen ihn kämpfen, ohne das Monster weiter zu füttern? Zum Glück ist Widerstand nicht nur tugendhaft, er kann auch Spaß machen. Wenn mich Studierende, also mich, nicht mich, sondern Herrn Ford, den Professor am Campus, fragen, was sie gegen den nächsten empörenden Gastredner auf dem Campus protestieren sollen oder wie, rate ich ihnen, schlagt zurück. Mit Abwesenheit. Geht ins Theater, schaut einen Film oder liest ein gutes Buch oder hört eine Folge 17 Grad. Lasst sie verhungern. Ohne unsere Wut sind sie nichts. Ich finde es charmant, aber auch wieder zu kurz gesprungen. Ja. Es ist, ich weiß nicht, ob es zu kurz gesprungen ist. Ich muss auch sagen, obwohl ich das den Text ja sehr verteidigt habe, es ist schlicht enttäuschend, dass es das sozusagen ist, was bleibt. Und dass diese Gleichgültigkeit das ist, was die Demokratie noch am ehesten in die nächste Runde bringt, statt die Fäuste zu ballen und die Boxhandschuhe anzuziehen. Aber die Gleichgültigkeit wäre ja dann im Prinzip. Welche Gleichgültigkeit meint ihr denn jetzt gegen die was denn? Also gegen, wenn ich im Social Media Post habe, gleichgültig zu reagieren. Ach, wenn ich eine Uni-Vorlesung habe, gleichgültig zu reagieren. Aber wenn ich jetzt eben dieses Spektakel habe, anlässlich einer Verfassungsrichterin oder einer angehenden Verfassungsrichterin, dann bringt doch Gleichgültigkeit gar nichts. Was soll der Scheiß? Also ich meine, also zum einen wird es nicht funktionieren. Also, und zum anderen ist es ja auch albern, sich nicht mehr quasi zu interessieren für das politische Geschehen, ist doch kontraproduktiv bei einer Demokratie. Aber if they go low, we go high. Was heißt das? Ja, aber das funktioniert doch nicht, weil wenn man den moralisch Überlegenen raushängen lässt, dann das sorgt ja nur für noch mehr Ablehnung. Ich würde vorschlagen, dass wir, bevor wir in die Debatte, was wir jetzt dagegen unternehmen können und wo das Ganze hinführt, nochmal ein bisschen sehr empörende oder empörte Musik hören oder auch total, wie heißt das? Nö, das ist schon, ich würde sagen, ein bisschen empört ist das schon. Das ist doch gut. aber es ist eben nicht empörend. Lasst uns Bad Sister hören aus Sao Paulo, die zusammen mit MC Jalla ein wunderschönes Stück gemacht hat. Yalla baby, bad sister. Yeah. DJ don't go, some do that. Aba digi zefe na tiku menyeke. Ege kaka seche zimbe yingira. Kwe kola chimu kaka sa security. Jaku te chintu chaye. Aba nyiri bubo na basomye. Obo gonje bole unji besa ze. Jala MC ku mic ni hatari. Kende za speed controller. Mochi dongo nga kwe kona. Nepa go munte tuli ulia. Tue misa, tue nye sa. Towo gabo gabo doke dida. Guni mbola angula bojirida. Style o muziki na itirida. Tone pikira, neba kuwalura. Mochi dongo yala pera kwa bakaraba. Mwempo mbolo sanga kumeza. VIP nga batu timbi. Mazake mupia, tuba kenge mura, ngolo ne mupia, tuba chenge mura, nipatia space, minataka iyo fast, si time ya kujazz, ni time ya kudance, nipatia space, minataka iyo fast, si time ya kujazz, ni time ya kudance. Abatanze do bada buda bantu banyumeza kumachanga baka kanura amasonga batu kuza mitia yobi babitia muchikuba mutia misana na kiro muziki mbuda mumbuli wengu kubanze nechibira mudansi koma sikalamu kale genderera omu kwande we gendereza na kale mbereza tosaka sakana Dereo nguo eye na kuapana kwa kuda bibio toka kuba kuchina ule mpalongo magule buhaina kuchaka lide bula mute kutundwa mwenye wangua mwende takulu wa bunda songkonda muziki gungunda nikana patanga kutu wa pia kunwa tostinga noya kulio kumpi kumuna ikulio nundi five zere gode gode everybody I reina demo demo de trust me me men are ready come back kuko pati yeye zi melodies na freeze and ooh dunda dunda dunda pika mako pika mako nane fea mnane fea Nipatia space, minataka iyo fast. See time ya kujaz, ni time ya kudance. Nipatia space, minataka iyo fast. See time ya kujaz, ni time ya kudance. Yeah, yeah, yeah. Ni time ya kudance. Yeah, yeah, yeah. Ni time ya kudance. Yeah, yeah, yeah. Ni time ya kudance. Yeah. Yeah. Yeah. Ni time ya kudance. Was tun? Die alte Frage, also, die gab es doch auch schon in den 60ern, oder? Okay, so alt bin ich dann doch noch nicht, aber. Lenin. Was? Das waren doch die 20er, oder? Das noch okay, früher. Des letzten Jahrtausends. 1910 ist es da, okay. Genau. Okay. Genau. Ihr wart dabei, wir waren dabei zu diskutieren. Und was heißt das jetzt alles? Naja, ich glaube halt, ich würde mal sagen, wenn man die eine Empörung verteufelt und andere Empörungen als gut betrachtet, möchte man vielleicht einfach nur einen Ausweg finden, warum man nach wie vor sich einer Linken zurechnen kann oder die gleichnamige Partei in den Bundestag wählt. Du Penner. Das ist jetzt aber, oh, Vorsicht, ne, junge Frau. Also, wenn wir da nochmal einsteigen wollen, eigentlich wollten wir ja darüber reden, was tut Mann, Frau und wer sonst noch alles dagegen. Aber ich will schon nochmal darauf bestehen an der Stelle, dass wenn wir über Metapolitik der neuen Rechten reden und über diese politischen Strategien, die sich bei Markus Lanz und auch an vielen anderen Orten virtuell oder real zeigen, wenn wir über die reden, dann müssen wir auch über jene reden, die so aus meiner Sicht tun, als seien sie links, aber die natürlich überhaupt nicht für gesellschaftlichen Fortschritt oder für Emanzipation stehen. Also auf der ich nenne es jetzt mal die Linksreaktionären, ja. Also auch diese, auch dort gibt es eine ganze, ich weiß nicht, ob es eine Industrie ist, ich glaube aber mittlerweile schon, diese Empörungsrituale, so will ich sie zumindest nennen. Also das, was wir in den letzten Jahren als Diskussionen und Debatten über diese Vogue-Szenerie, so will ich sie mal nennen, oder über diesen Topos Wokeness gesprochen haben und diskutiert haben, auch von da gibt es Empörungsrituale noch und nöcher. Die mögen andere Konsequenzen nach sich ziehen und sie mögen auch aus einem anderen Impetus heraus passieren, aber Empörung, könnte man fast sagen, ist halt an der Stelle auch nicht besonders hilfreich, um gesellschaftlichen Fortschritt zumindest theoretisch zu diskutieren. Ich glaube, praktisch sind wir da eh weit von entfernt. Wir sind ja nur noch am Demokratieverteidigen quasi. Das machen wir hier ja jetzt auch schon seit ungefähr 50 Minuten. Wer sich empört über Prosus Gernsdorf getötete ungeborene Kinder im 9. Monat und das zum emotionalen Bauchschwinger oder noch Tiefschlag ausholt, ist halt auf der gleichen Ebene, wer in die Debatte einwirft, habt ihr schon mal die Kinderaugen von Gaza gesehen? Das ist halt niedrigstes emotionales Empörungsszenario. Bei aller Sympathie für diesen Hot Take würde ich sagen, da gibt es einen ganz fundamentalen Unterschied. Ja. Weil die Kinderaugen in Gaza, die gibt's. Genau. Und die anderen gibt's nicht. Und das ist das, was tatsächlich die Marina Weißbahn hat es zitiert, eine Studie, die belegt, dass so wenig Sympathie ich dafür habe, für solche Positionen, solche Statements. Linkspopulisten, und dazu würde ich dann diese Gaza-Fans auch sehen, dass Linkspopulisten sich in erster Linie tatsächlich noch an Fakten abarbeiten und nicht an der bewussten, gezielten Lüge mit dem Ziel der Zerstörung einer möglichen Debatte überhaupt. Ich würde dir tatsächlich recht geben mit dem ersten Teil und beim zweiten Teil vehement widersprechen. Ich glaube, dass es beiden Seiten, wenn man von Seiten reden kann, überhaupt nicht um die Lösung der Debatte geht. Das ist wahr. Ja. Der erste Teil, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Faktenbasiertheit von Empörungsstatements, würde ich auf jeden Fall zustimmen, denn das sehe ich auch so. Ich glaube nur, dass beide Seiten, alle Seiten in diesem Spiel jenseits jeglicher Lösungsstrategien sind. Das ist wahr. Beide Seiten machen im Endeffekt das Geschäft des Faschismus. Und die Frage, wie man da rauskommt, die beantwortet beispielsweise Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Uni Tübingen, in einem Artikel folgendermaßen. Wie kommt man da raus? Vermutlich liegt der entscheidende Schritt in einem Abschied vom Prinzipiellen, wie der Philosoph Odo Marquardt einmal formuliert hat, also in der Praxis einer suchenden, vorsichtigen Denk- und Kommunikationsbewegung, die sich nicht vorschnell letzten Wahrheiten unterwirft. Es gilt, gegenüber eigenen und fremden Gewissheiten und großformatigen, wütend formulierten Metathesen skeptisch zu bleiben. Und es gilt, sich zu vergegenwärtigen, der Sprachkritiker ist kein Sprachpolizist. Er will die Debatte, nicht die Stigmatisierung des Andersdenkenden. Die pauschale Diagnose und auch das prinzipielle Urteil über den Diskurs und den angeblichen Triumph der politischen Korrektheit machen den Disput jedoch oft unmöglich. Sie blockieren das Ringen in der Sache. Man weiß ja scheinbar zumindest, was der andere meint und kennt angeblich zumindest sein großes Ziel, nämlich die Gesinnungsvorgabe und den moralisierenden Terror. Noch einmal, sagt er, wie kommt man da raus? Nötig ist der Abschied vom Schlagwortdenken, dem endlosen Reizreaktionsspiel der Empörung, das nur Erregung produziert, aber keine Erkenntnis. Ja, also. Also wir haben zwei Thesen. Die eine ist, wir sollen sie verhungern lassen, und die andere, also Bernhard Pörksen, rät zurück zur freien Debatte, weg vom Schlagwortdenken und so eine Ratio schön kühl, so wie Großschloss Gernsdorf beispielsweise, das Ganze zu debattieren und dann wird schon wieder alles gut. Also die Argumente zu Sachfragen zum Thema zu machen, anstatt permanenter Empörung. Das Problem daran sehe ich jedoch schon auch, denn die Protagonisten dieser Empörungsindustrie, ich wiederhole mich da, aber ich finde das einen wichtigen Punkt, die haben das Ziel, die Debatte generell zu verunmöglichen. Und wenn man Faschisten, die Antwort auf den Faschismus ist nicht den Faschisten nicht zuhören, sondern ihnen aufs Maul hauen. Ja, klar. Und dann haust du wie viele Millionen Menschen aufs Maul? Also ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Strategie ist. Ich finde es sehr sympathisch. Naja, ich meine, du musst doch mit den Mitteln, die der bürgerliche Rechtsstaat einem gibt, musst du Presseerzeugnisse wie Kompakt verbieten, musst Parteien verbieten, du musst diese Leute, natürlich, klar, man kann sich hinsetzen und sagen, na, ich höre nicht zu, ich gehe ins Theater oder ich gehe in ein, keine Ahnung, wo der Professor Ford oder hingehen die besseren will. Argumente. Aber ich muss diese Leute aus den Debatten rausnehmen, weil die den Diskurs vollmüllen. Weil genauso wie Bannon die Zone flooden will. Der ganze Diskurs ist vollgemüllt. Weil sie sich ernähren vom Verfall der Demokratie. Ich so wie ich vorher gesagt habe, so wie ich von Herrn Professor Ford nicht enttäuscht war, sondern einfach ein bisschen desillusioniert war von der Lösung, lässt mich die von Perksen aber auch eher, sage ich mal, zweifelnd zurück. Und auch die Frage, oder dein flammender Appell, den Faschismus aufs Maul zu hauen, lässt mich angesichts der weltweiten Macht- und Stärkeverhältnisse auch zurück. Ich persönlich möchte vielleicht auch gegen Ende jetzt dieser Sendung sagen, was ist für mich die Lösung, wie kommen wir da raus? Ich glaube, wir kommen da nicht raus. Ich glaube, wir sind am Arsch. Ich glaube, es ist aus. Die Frage ist nur, mit Stil untergehen oder in der Gosse? Und ich... Ja. Geh lieber mit Stil unter. Untergehen tun wir sowieso. Und was heißt mit Stil untergehen? Mit Stil heißt, sich nicht zu empören. Mit Stil heißt, mit Lust und Freude durchs Leben zu schreiten. Mit Stil heißt, Mensch zu bleiben, auch wenn die Welt in Trümmern versinkt der Diskussionskultur. Und der überhaupt in Trümmer versinkt. Also sich für andere Menschen einsetzen trotzdem. Für andere Menschen einsetzen, natürlich. Aber ohne die naive Hoffnung, dass dies zurückkommt, dass dies zu einer Weltrevolution oder einer zukünftig guten Gesellschaft führt, sondern dass es dazu führt, dass es vielleicht einer Person heute Abend besser geht und mir besser geht beim Feierabendbier, weil ich eben Mensch geblieben bin. Also, ja, wir gehen unter, okay, wir gehen runter zum Griechen nachher, da bin ich dabei, aber sonst würde ich dir da tatsächlich schon widersprechen. Ich geb zu, es ist der Trick der ganzen Geschichte ist perfide, also wer sich empört, betreibt das Geschäft der Faschisten und solange man nur über die Themen der Rechten redet, macht man deren Geschäft, weil man hinterherhechelt, weil man währenddessen beispielsweise nicht über CO2-Besteuerung nachdenkt oder über Erbschaftssteuer, über andere Dinge, die aber schon auf der Tagesordnung liegen. Und ich, im Gegensatz zu dir, habe ich jetzt die Hoffnung in das, was man bürgerliche Demokratie nennt, nicht komplett vergessen, dass das oder verloren, dass da vielleicht schon noch was dran ist. Womit es nicht geht, das muss man aber ganz klar sagen, ist dieser überhebliche, die moralisierende Empörung. Im Englischen gibt es ein wunderschönes Wort dafür, das ist die Do-Gooder-Derogation. Dieses Wort gibt es tatsächlich. Das ist die Abwertung des Gutmenschen. Weil, da, ich meine, das kennt man aus der Ernährung. Sagst du das nochmal bitte? Do-Gooder-Derogation, die Abwertung des Gutmenschen. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, irgendwie, hier, er kommt und sagt, ja, dass du jetzt wieder ein Steak gegessen hast, mach das nicht, ich muss hier vegane Schnitzel essen, dann muss ich, weil ich mich abgewertet und kritisiert fühle, muss ich mich über ihn erheben und ihn abwerten. Das hat funktioniert so nicht. Deswegen, man kann nicht von oben als Bürgerlicher oder Liberaler oder Verteidiger dessen, was da drin an Möglichkeiten steckt, den Rechten von oben runtergucken und sagt, ihr lügt ja die ganze Zeit und ihr erzählt irgendeinen Scheiß und ihr macht die Debatte kaputt, sondern, und da plädiere ich nochmal für die Mittel des Rechtsstaates, man muss denen die aus der Debatte entfernen. Und aufs Maul hauen, oder? Und aufs Maul hauen. widerspricht sich ja nicht unbedingt. Verbieten, wo es möglich ist, aufs Maul hauen, sie rausnehmen und ansonsten über Dinge reden, die was anderes sind. Beispielsweise über Erbschaftssteuer reden. Erbschaftssteuer ist kein Thema, mit dem man bei Rechten Empörungen machen kann. Außer sie schaffen es natürlich trotzdem wieder. Die CDU und die CSU ist da natürlich gut dabei. Aber es ist eins von wenigen Themen, die ein bisschen nach vorne zeigen. Also ich glaube, wir müssen jetzt schon an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, dass alle Gedankenspiele jetzt des physischen Eingriffs in Debatten natürlich rein hypothetisch sind. Die letzten 50 natürlich Jahre der linken Bewegung Westeuropas gezeigt haben. Also ganz rein hypothetisch. Mit kleinen, also das ist ja homöopathischen Ausnahmen. Genau. Aber darf ich nochmal auf eins zurückkommen, bevor wir vielleicht tatsächlich nochmal ein Stück spielen. Aber eine Frage an der Stelle hätte ich dann schon nochmal, weil du hattest vorhin jetzt die zweite Lösungsstrategie, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann, gesagt, nämlich die hier vorgeschlagen worden ist in dem Text von dem Menschen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Man müsste dieses endlose Reizreaktionsschema durchbrechen, indem man wieder zu einer Debatte der faktenbasierten, ja, niedrig emotionalen Diskurses kommt. Das ist doch alles rum ums Eck, würde ich behaupten. Natürlich, das hat man bei der Debatte um Brutus Gersdorf wunderbar gesehen, weil die hat genau das gemacht, was hier Bernard Pörksen empfiehlt. Und was Pörksen, titelt ja die Süddeutsche danach? Das liberale Medium, das Brutus Gersdorf die Union empört. Und was macht der deutsche Innenminister? Liegt ihr nahe, irgendwie auf das Amt zu verzichten, also auf die Kandidatur zu verzichten? Die Debatte auf der Ebene ist rum. Und das sind natürlich auch nicht die Partner, auf die man da unbedingt bauen kann. Also ja. Vor allen Dingen, weil ja eben auch gesagt, also die Grundgesellschaftsthese ist eh alles vorbei. Die muss ich tatsächlich sagen, die würde ich teilen, weil die Hoffnung in den demokratischen Rechtsstaat, da tue ich mich heute noch mit schwer, obwohl ich altersweise geworden bin. Aber die Frage, gibt es hier an der Stelle überhaupt Institutionen, gibt es ein Gesellschaftsmodell, was überhaupt eingreifen will? Da müssen wir ganz klar doch eigentlich sagen, nein. Die Verbotsdebatte gegenüber der AfD ist aus meiner Sicht rum ums Eck. Ja, also heute, glaube ich, war... Das Zeitfenster schließt sich auch langsam. Es geht, glaube ich, nicht nur um Zeitfenster, sondern es geht darum, will man den parlamentarischen Arm der Faschisten, will man ihnen in den Arm fallen oder nicht? Und da würde ich jetzt sagen, die Antwort lautet hier, und zwar aus allen möglichen gesellschaftlichen Sphären, nein. Es gibt bestimmte Leute, die jetzt immer noch, das diskutieren sie, glaube ich, seit Jahren, sowohl im parlamentarischen Betrieb als auch im außerparlamentarischen, diesen Gedanken charmant finden. Ich glaube, in der FAZ war es jetzt am Wochenende eine angebliche Umfrage, eine repräsentative Umfrage. Die Mehrheit der Deutschen ist dagegen. Und das reicht aus. Ja, also wir müssen den Faschismus nicht mehr bekämpfen als Gesellschaft, weil wir sind als Gesellschaft eigentlich dafür, dass er existiert. Der nächste Schritt wird sein, dass er, und das ist teilweise ja schon so, dass er auch noch wirkmächtiger wird als überhaupt. Von daher in die Institutionen dieser Gesellschaft würde ich keinen Jota mehr quasi. Außer? Also da sind wir zum Markenkern des Zynismus wieder zurückgekehrt in unserer Sendung. Außer, würde ich sagen, aufgrund irgendwelcher himmlischen, sphärischen Weisen entschließt sich eine Mehrheit der Bevölkerung in Umfragen, dass sie doch das Verbot möchte. Ach, und du meinst, dann passiert es, so wie mit der Erbschaftssteuer, die Mehrheit der Bevölkerung möchte, und die CO2-Besteuerung, die Mehrheit der Bevölkerung möchte, und so vieles mehr. Nein, ich sage nicht, dass es dann passiert, aber erst dann wird es sozusagen wieder möglich. Und mein Fazit wäre, genießen wir es, solange es noch geht. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, weil tatsächlich, wir können gar kein Stück mehr spielen. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat ein bisschen, Spaß soll es gar nicht machen. Ne? Ich hoffe, es hat ein wenig Es war nicht zu viel Blödsinn dabei. Zur Debatte beigetragen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. 17 Grad. Venceremos.